Diejenigen, die Allah und seinem Gesandten Leid zufügen, verflucht Allah im Diesseits und Jenseits, und für sie hat er schmachvolle Strafe bereitet.